Variante 2. Wie hat es Ihnen bei uns gefallen? Ausgezeichnet. Wir haben den Urlaub sehr genossen. Waren Sie auch sonst zufrieden? Ja, nur am Anreisetag war das Zimmer nicht fertig. Bedauere. Sie müssen verstehen, wir hatten sehr viele Gäste und Sie sind sehr früh angereist. Schon gut. Aber Sie haben gefragt.